Kings of Convenience und Mrs. Cold. Schwarmintelligenz ist nicht nur nützlich für Online-Lexika oder offene Betriebssysteme. Auch Bands scheinen das Wissen der Masse zu entdecken. Die Young Fathers zum Beispiel, eine britische Mercury Prize gekrönte Band, die hat ja in Berlin mit Fans über ihre neuen Sounds beraten. Und die Norweger Kings of Convenience, die möchten es für ihr kommendes Album tun und begeben sich für ihre neue Platte auf eine Tour mit unfertigem Material. Das zumindest stand auf der Facebook-Seite der Band im Sommer. Die Band möchte eben das Rohmaterial testen und Fans die seltene Chance bieten, am kreativen Prozess teilzuhaben. Gestern Abend gab es den ersten Deutschlandtermin in der Kölner Kulturkirche und Anke van de Weyer hat dieses Mitmachkonzert für das Deutschlandradio Kultur besucht. Frau van de Weyer, inwiefern war das denn anders als ein normales Konzert gestern? Also es war sehr, sehr viel kleiner als die Läden, die Kings of Convenience sonst so spielen. Alle Songs bis auf einen hatten noch gar keine Namen, sondern lediglich Nummern. 10 neue Songs, die waren es insgesamt. Aber auf den ersten Blick war es das eigentlich auch schon. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass gestern Fragmente gespielt wurden. Das klang schon ziemlich nach fertigen Songs. Es gab jetzt auch keine Fehlstarts, es gab keine Texthänger oder irgendwelche Patzer, die jetzt so sehr unangenehm aufgefallen wären. Also die Proben zur Probe, die scheinen ziemlich ausführlich gelaufen zu sein. Anfangs wirkten die beiden noch so ein bisschen angespannt, aber spätestens nach dem ersten großen Applaus war es damit dann auch gut. Und da wurde dann herumgefrotzelt, dass es ja auch mal schön sei, nach 2 Jahren, die man sich nur gegenseitig kritisiert hätte, ein paar positive Rückmeldungen zu bekommen. In dieser Facebook-Ankündigung war ja die Rede davon, dass Fans teilhaben können am kreativen Prozess. Bei den Young Fathers, die ich vorhin erwähnt habe, da ging das durch Fragebögen. Da sollten die Menschen, die sich die neuen Songs angehört haben, das war wie so ein kleiner Workshop, aufschreiben, Assoziationen und so weiter. Wie wurde das denn hier umgesetzt? Ja, tatsächlich habe ich mich das auch zwischendurch so ein bisschen gefragt. Also es gab jetzt eben nicht wie bei den Young Fathers eine Fragerunde oder Fragebögen im Sinne von, findet ihr das besser oder dieses oder jenes? Also natürlich hat die Band auch zwischendrin gefragt, wie es den Leuten gefällt, aber es war jetzt nicht so sehr überraschend, dass da jetzt eben keine Leute saßen, die die Band jetzt irgendwie blöd finden, sondern die Reaktionen, die waren schon sehr, sehr positiv. Also so ein ganz direkter Austausch, der hat da jetzt gestern nicht stattgefunden. Und das ist eben auch so ein Punkt, an dem ich mich frage, wie sinnig oder unsinnig eben diese Ankündigung dann nochmal explizit über die kreative Teilhabe der Fans ist. Auch wenn die Kulturkirche jetzt, was die Größe angeht, schon deutlich kleiner ist als das, was Kings of Convenience sonst so spielen, war das jetzt eben wirklich kein Wohnzimmerkonzert, wo alle im Kreis auf dem Boden sitzen und danach trinkt man irgendwie noch ein Bier zusammen oder so. Also so ein direkter Austausch, der wäre bei sowas eben möglich gewesen, gestern nicht so wirklich. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass es der Band eben hilft, die Songs erstmal in so einer, in Anführungszeichen, sicheren Umgebung zu testen und zu sehen, okay, es fliegen keine Bierbecher und dass das eben so fürs eigene Gefühl wichtig ist. Ja, oder ist es auch vielleicht für das Gefühl der Fans, etwas Besonderes mitbekommen zu können. Und das kann ja auch eine Bandtaktik sein, ihre eigenen Konzerte erstmal interessanter zu machen. Jedenfalls war es ja ein Konzert mit unbekannten Songs. Das konnten die Kings of Convenience ihren Fans aber zumuten? Das konnten die denen auf jeden Fall zumuten. Also das Publikum war wirklich super aufmerksam. Erland Oje und Erik Glambeck-Bö, die haben nur auf ihren Akustikgitarren gespielt. Es war auch während der Songs wahnsinnig ruhig. Es haben sich auch, wie ich es gesehen habe, alle Menschen daran gehalten, nicht mit ihren Handys zu filmen. Vereinzelt wurde mal kurz ein Telefon gezückt, um schnell ein Foto zu machen, aber das war es dann auch. Und dass die Stimmung so ruhig war, das lag, glaube ich, auch schon daran, dass man einfach wirklich zugehört hat und nicht dauernd irgendwie jeder auf seinen Lieblingssong gewartet hat. Sowas entspannt dann schon. Und der Teil des Publikums, mit dem ich mich nach dem Konzert noch unterhalten habe, der war auf jeden Fall sehr begeistert von der Idee. Ich finde, dadurch, dass man die Lieder vorher nicht kannte, hat man irgendwie anders zugehört, genauer zugehört, vielleicht unbefangener zugehört. Fand ich spannend, fand ich richtig gut. Ich hatte ungefähr eine Vorstellung, was mich erwartet. Also wenn man die anderen Alben kennt, dann wird man nicht einen großen Umschwung erwarten. Und es ist genau richtig so. Man musste sich schon darauf einlassen, aber wenn man die Alben von denen vorher hört, dann wusste man ungefähr, was einen erwartet. Und ich glaube, dann hat man sich einfach nur gefreut. Ja, Köln sagt auf jeden Fall ja zu The Unrecorded Record. Und jetzt einen Tag später, was ist bei Ihnen hängen geblieben von diesen neuen, unbekannten Songs? Also was ich sagen kann, ist, Kings of Convenience, die werden sich auf ihrer neuen Platte nicht komplett neu erfinden. Also zumindest nicht, wenn sie nicht nochmal jetzt doch alles über den Haufen werfen und was ganz anderes machen. zwei Männer, die Gitarre spielen und die wirklich wunderschön abwechselnd und auch gemeinsam im Chor eben singen. Dann gab es auch eben wieder diese Momente, in denen Kings of Convenience für ihre Verhältnisse fast schon tanzbar wurden. Und mit Fever, diesem einzigen Song, der bislang überhaupt schon einen Namen hat, gibt es für mich auch einen Kandidaten, der so eine typische Single ist. Und ja, es bleibt eben spannend, ob es dann jetzt letztlich alles so kommt. Vielen Dank, Anke van den Weyern, über das Konzert in der Kölner Kulturkirche von den Kings of Convenience, Songs oder Rohmaterial vom kommenden Album. Vielen Dank.